WDR 3 Hörspiel. Müller, Meier, Schmidt, es sind alltägliche, aber im Hörspiel die großen Namen, die in dieser Woche hier Programm füllen werden. Heute zum Auftakt begrüße ich Sie zu einem Hörspiel von Heiner Müller, dem großen deutschen Dramatiker, der in der DDR lebte und schrieb, aber lange Zeit fast nur in der Bundesrepublik publiziert wurde. Müller hat für die Wirklichkeit eine ganz eigene, wirkmächtige Sprache gefunden, für eine Wirklichkeit, die er in dem geteilten Deutschland symptomatisch verkörpert sah. Zitat: Alle Trennlinien der Welt gehen durch dieses Land, er meinte die DDR. Das ist der wirkliche Zustand der Welt und der wird ganz konkret in der Berliner Mauer. Auch nach 89 war Müller bis zu seinem Tod 1995 einer der bedeutendsten Intellektuellen und Dramatiker eines jetzt wieder vereinigten Deutschland, dessen Risse er mit untrüglichem Scharfsinn bloßlegte. In seinem Stück Bildbeschreibung ist ein Bild Anlass für eine Gruppe von Betrachtern, sich mit den eigenen Erwartungen an ihr Leben, ihrer Neugier, aber auch mit ihrem Argwohn, ihrer Furcht vor der Zukunft und mit ihren Hoffnungen auseinanderzusetzen. Bildbeschreibung ist ein Text, der sich zunehmend verrätselt und zugleich zur Beschreibung einer magischen Realität wird, einer Bildszene, die zu handeln beginnt. Heiner Müller, Bildbeschreibung. Heiner Müller, Bildbeschreibung. Heiner Müller, Bildbeschreibung. Heiner Müller, Bildbeschreibung. Bildbeschreibung von Heiner Müller. Dir gesagt, du sollst nicht wiederkommen. Keine Spur von Transport oder bist Fahrzeug. Tot. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht wiederkommen. Ich habe dir gesagt, tot. Du sollst nicht wiederkommen. Ist tot. Tot. Ist tot. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht wiederkommen. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht wiederkommen. Tot ist tot. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht wiederkommen. Ich habe dir gesagt, tot. Du sollst nicht wiederkommen. Tot ist tot. Tot. Ich, der gefrorene Sturm. Eine Landschaft zwischen Steppe und Savanne. Der Himmel preußisch blau. Zwei riesige Wolken schwimmen darin, wie von Drahtskeletten zusammengehalten, jedenfalls von unbekannter Bauart. Die linke, größere, könnte ein Gummitier aus einem Vergnügungspark sein, das sich von seiner Leine losgerissen hat, oder ein Stück Antarktis auf dem Heimflug. Am Horizont ein flaches Gebirge. Rechts in der Landschaft ein Baum. Bei genauerem Hinsehen sind es drei verschieden hohe Bäume, pilzförmig, Stamm neben Stamm, vielleicht aus einer Wurzel. Das Haus im Vordergrund, mehr Industrieprodukt als Handwerk, wahrscheinlich Beton, ein Fenster, eine Tür, das Dach verdeckt vom Laubwerk des Baumes, der vor dem Haus steht, Er ist überwachsend. Er gehört einer anderen Spezies an als die Baumgruppe im Hintergrund. Sein Obst ist augenscheinlich essbar oder geeignet, Gäste zu vergiften. Ein Glaspokal auf einem Gartentisch, halb noch im Schatten der Baumkrone, hält 6 oder 7 Exemplare der zitronenähnlichen Frucht bereit. Aus der Position des Tisches ein grobes Stück Handarbeit. Die gekreuzten Beine sind unbehauene junge Birkenstämme. Kann geschlossen werden, dass die Sonne oder was immer Licht auf diese Gegend wirft, im Augenblick des Bildes im Zenit steht. Vielleicht steht die Sonne dort immer und in Ewigkeit. Dass sie sich bewegt, ist aus dem Bild nicht zu beweisen. Auch die Wolken, wenn es Wolken sind, schwimmen vielleicht auf der Stelle. Das Drahtskelett ihrer Befestigung an einem fleckig-blauen Brett mit der willkürlichen Bezeichnung Himmel. Auf einem Baumast sitzt ein Vogel. Das Laub verbirgt seine Identität. Es kann ein Geier sein oder ein Pfau oder ein Geier mit Pfauenkopf. Blick und Schnabel gegen eine Frau gerichtet, von der die rechte Bildhälfte beherrscht wird. Ihr Kopf teilt den Gebirgszug. Das Gesicht ist sanft, sehr jung. Die Nase überlang, mit einer Schwellung an der Wurzel, vielleicht von einem Faustschlag. Der Blick auf den Boden gerichtet, als ob er ein Bild nicht vergessen kann oder ein anderes nicht sehen will. Das Haar lang und strähnig, blond oder weißgrau. Das harte Licht macht keinen Unterschied. Die Sonne. Die Kleidung, ein löchriger Fellmantel, geschnitten für breitere Schultern, über einem fadenscheinig dünnen Hemd, wahrscheinlich aus Leinen. Aus dem an einer Stelle ausgefransten, zu weiten rechten Ärmel hebt ein gebrechlicher Unterarm eine Hand auf die Höhe des Herzens bzw. der linken Brust. Eine Geste der Abwehr oder aus der Sprache der Taubstummen. Die Abwehr gilt einem bekannten Schrecken. Der Schlag, Stoß, Stich ist geschehen. Der Schuss gefallen. Die Wunde blutet nicht mehr. Die Wiederholung trifft ins Leere, wo die Furcht keinen Platz hat. Das Gesicht der Frau wird lesbar, wenn die zweite Annahme stimmt. Ein Rattengesicht, ein Engel der Nagetiere. Die Kiefer malen Wortleichen und Sprachmüll. Der linke Mantelärmel hängt in Fetzen, wie nach einem Unfall oder Überfall von etwas Reißendem, Tier oder Maschine. Merkwürdig, dass der Arm nicht verletzt worden ist. Oder sind die braunen Flecken auf dem Ärmel geronnenes Blut? Gilt die Geste der langfingrigen rechten Hand einem Schmerz in der linken Schulter? Hängt der Arm so schlaff im Ärmel, weil er gebrochen ist oder durch eine Fleischwunde gelähmt? Der Arm ist am Handansatz vom Bildrand abgeschnitten. Die Hand kann eine Klaue sein, ein vielleicht blutverkrusteter Stumpf oder ein Haken. Die Frau steht bis über die Knie im Nichts, amputiert vom Bildrand. Oder wächst sie aus dem Boden, wie der Mann aus dem Haus, tritt und verschwindet darin, wie der Mann im Haus? Bis die eine unaufhörliche Bewegung einsetzt, die den Rahmen sprengt, der Flug, das Triebwerk der Wurzeln, Erdbrocken und Grundwasser regnend, sichtbar zwischen Blick und Blick. Wenn das Auge alles gesehen, sich blinzelnd über dem Bild schließt, zwischen Baum und Frau, weit offen, das große einzige Fenster, die Gardine weht heraus, der Sturm scheint aus dem Haus zu kommen, in den Bäumen keine Spur von Wind. Oder zieht die Frau den Sturm an, oder ruft ihn hervor mit ihrer Erscheinung, der auf sie gewartet hat, in der Asche des Kamins? Was oder wer ist verbrannt worden? Ein Kind? Eine andere Frau? Ein Geliebter? Oder ist die Asche ihr eigener wirklicher Rest, der Leib geborgt aus dem Fundus der Friedhöfe? Der Mann in der Türöffnung, den rechten Fuß halb noch auf der Schwelle, den linken schon fest auf dem braunen, grasfleckigen Boden, der von einer unbekannten Sonne ausgedörrt wird. hält in der rechten Hand, am gestreckten Arm mit einem Jägergriff, da wo man den Flügel ausreißt, einen Vogel. Die linke Hand, die mit überlangen, krumm flatternden Fingern ausgestattet ist, streichelt das Gefieder, das die Todesangst gesträubt hat. Der Schnabel des Vogels ist aufgerissen zu einem für den Betrachter lautlosen Schrei, stumm auch für den Vogel im Baum. Er interessiert sich nicht für Vögel. Das Skelett seines Artgenossen an der schwarz geäderten Innenwand durch das Fenstervieck sichtbar, das er von seinem Platz im Baum nicht sehen kann, hätte für ihn keine Botschaft. Der Mann lächelt. Sein Schritt ist beschwingt, ein Tanzschritt. Nicht auszumachen, ob er die Frau schon gesehen hat. Vielleicht ist er blind. Sein Lächeln, die Vorsicht des Blinden. Er sieht mit den Füßen. Jeder Stein, an den sein Fuß stößt, lacht über ihn. Oder das Lächeln des Mörders, der an die Arbeit geht. Was wird geschehen, an dem kreuzbeinigen Tisch? Was wird geschehen an dem kreuzbeinigen Tisch? Was wird geschehen an dem kreuzbeinigen Tisch? Eine Landschaft zwischen Steppe und Savanne. Der Himmel preußisch blau. Zwei riesige Wolkenschwinger, die von Drahtskeletten zusammengehalten sind. Jedenfalls von altbekannter Bauart. Die linke größere könnte ein Gummitier aus einem Vergnügungspark sein, das sich von seiner Leine losgerissen hat. Oder ein Stück Antarktis. Die linke, größere am Horizont ein flaches könnte ein Gummitier aus einem Vergnügungspark sein, das sich von alleine losgerissen hat. Oder ein Stück Antarktis. Stamm neben Stamm. Vielleicht aus am Horizont ein flaches Gebirge. Rechts in der Landschaft ein Baum. Bei genauerem Hinsehen sind es drei verschiedene Bäume. Pilzförmig. Stamm neben Stamm. Vielleicht aus einer Wurzel? Das Haus im Vordergrund war mehr Industrieprodukt als Handwerk. Wahrscheinlich Beton, ein Fenster, eine Tür. Das Dach verdeckt vom Laubwerk des Baumes, der vor dem Haus steht. Es überwachsend. Er gehört einer anderen Spezies an als die Baumgruppe im Hintergrund. Sein Obst ist augenscheinlich essbar. Oder geeignet, Gäste zu vergiften. Was wird geschehen an dem kreuzbeinigen Tisch mit dem vollen Fruchtbokal und dem umgestürzten, zerbrochenen Weinglas, in dem noch der Rest einer schwarzen Flüssigkeit schwappt, die auf dem Tisch und über den Rand tropfend breiter auf dem Boden unter dem Tisch in Lachen sich ausbreitet. Der hochlehnige Stuhl davor hat eine Besonderheit. Seine vier Beine sind in halber Höhe mit einem Draht verbunden, wie um zu verhindern, dass er zusammenbricht. Ein zweiter Stuhl liegt weggeworfen rechts hinter dem Baum, die Lehne abgebrochen. Der Drahtschutz nur ein Z, kein Viereck. Vielleicht ein früherer Versuch der Befestigung? Welche Last hat den Stuhl zerbrochen, den anderen unfest gemacht? Ein Mord vielleicht? Oder ein wilder Geschlechtsakt? Oder beides in einem? Der Mann auf dem Stuhl, die Frau über ihm, sein Glied in ihrer Scheide, die Frau noch beschwert vom Gewicht der Graberde, aus der sie sich herausgearbeitet hat, um den Mann zu besuchen. Des Grundwassers, von dem ihr Fellmantel trieft. Ihre Bewegung, ein sanftes Schaukeln zuerst, dann ein zunehmend heftiges Reiten, bis der Orgasmus den Rücken des Mannes gegen die Stuhllehne drückt, die krachend nachgibt, den Rücken der Frau gegen die Kante des Tisches, das Weinglas umstürzend. Der mit Früchten beschwerte Pokal kommt ins Rutschen. Und wenn die Frau sich nach vorne wirft, ihre Arme den Mann umklammern, seine Arme unter dem Fellmantel sie, er sich in ihrem, sie sich in seinem Hals verbeißt, mit dem Tisch knapp vor dem Rand wieder zum Stehen. Oder die Frau auf dem Stuhl. Der Mann hinter ihr, stehend, seine Hände Daumen an Daumen um ihren Hals gelegt, wie im Spiel zuerst, nur die Mittelfinger berühren sich. Dann, wenn die Frau sich gegen die Stuhllehne bäumt, ihre Fingernägel in seine Armmuskeln krallt, ihre Hals- und Stirnadern hervortreten, ihr Kopf sich mit Blut füllt, das Gesicht blaurot einfärbend, ihre Beine zuckend gegen die Tischplatte schlagen. Das Weinglas stürzt um. Der Pokal kommt ins Rutschen. Schließt der Würger den Kreis. Daumen an Daumen. Finger an Finger. Bis die Hände der Frau von seinen Armen herabfallen und das leise Knacken des Kehlkopfes oder der Halswirbel das Ende der Arbeit anzeigt. Vielleicht gibt unter dem wieder toten Gewicht, jetzt, wenn der Mann seine Hände zurücknimmt, die Stuhllehne nach. Oder die Frau fällt nach vorn mit dem blauroten Gesicht auf das Weinglas, aus dem die dunkle Flüssigkeit, Wein oder Blut, ihren Weg in den Boden sucht. Oder rührt der ausgefranste Schatten am Hals der Frau unter dem Kinn von einem Messerschnitt her? Die Fransen getrocknetes Blut aus der halsbreiten Wunde? Schwarz mit verkrustetem Blut auch die Haarsträhnen rechts vom Gesicht? Spur des linkshändigen Mörders auf der Türschwelle. Sein Messer schreibt von rechts nach links. Er wird es wieder brauchen. Es bauscht seinen Jackenstoff, wenn das zerbrochene Glas sich zusammensetzt aus den Scherben und die Frau an den Tisch tritt. Am Hals keine Narbe. Oder wird es die Frau sein, der durstige Engel, der dem Vogel die Kehle aufbeißt und sein Blut aus dem offenen Hals in das Glas gießt? Die Nahrung der Toten? Das Messer ist nicht für den Vogel. Das Gesicht des Mannes hat bis in Augenhöhe die Farbe des Bodens, Stirn und sichtbare Hand, die andere verbirgt der Griff ins Gefieder, sind weiß wie Papier. Bei der Arbeit im Freien scheint er Handschuhe zu tragen. Warum im Augenblick des Bildes nicht? Und etwas wie einen Hut gegen das heiße Gestirn, das die Landschaft bescheint und ihre Farben ausbleicht. Was kann seine Arbeit sein? Von dem vielleicht täglichen Mord, an der vielleicht täglich auferstehenden Frau abgesehen? In dieser Landschaft, Tiere kommen nur als Wolken vor, mit keiner Hand zu greifen. Der Vogel im Baum ist die letzte Reserve. Ein Lockruf fängt ihn. Überflüssig das Gras auszureißen, die Sonne, vielleicht eine Vielzahl von Sonnen, verbrennt es. Die Früchte des Vogelbaums sind schnell gepflückt. Haben die flatternden Finger des Würgers das Stahlnetz um den flachen Gebirgszug gestrickt, aus dem nur noch eine papierweiße Bergkuppe noch ungeschützt herausragt. Schutz vor dem Steinschlag, der von den Wanderungen der Toten im Erdinnern ausgelöst wird, die der heimliche Pulsschlag des Planeten sind, den das Bild meint. Schutz mit einiger Aussicht auf Dauer vielleicht, wenn das Wachstum der Friedhöfe mit dem kleinen Gewicht des mutmaßlichen Mörders auf der Schwelle des schnell verdauten Vogels im Baum. Für sein Skelett hat die Wand Platz, seine Grenze erreicht hat. Oder kehrt die Bewegung sich um? Wenn die Toten vollzählig sind, das Gewimmel der Gräber, den Sturm der Auferstehung, der die Schlangen aus dem Berg treibt. Merkwürdig, dass der Arm nicht verletzt worden ist. Oder sind die braunen Flecken auf dem Ärmel geronnenes Blut? Geronnenes Blut? Geronnenes Blut. oder kehrt die Bewegung sich um? Oder kehrt die Bewegung sich um, wenn die Toten vollzählig sind? Das Gewimmel der Gräber in den Sturm der Auferstehung, der die Schlangen aus dem Berg treibt? Ist die Frau mit dem heimlichen Blick und dem Mund wie ein Saugnapf? Eine Mata Hari der Unterwelt, Kundschafterin, die das Gelände sondiert, auf dem das große Manöver stattfinden soll, das die ausgehungerten Knochen mit Fleisch überzieht, das Fleisch mit Haut, von Adern durchquert, die das Blut aus dem Boden trinken, die Heimkehr der Eingeweide aus dem Nichts? Oder ist der Engel hohl unter dem Kleid? Weil die schrumpfende Fleischbank unter dem Boden mehr Körper nicht hergibt. Ein böser Finger, der von den Toten in den Wind gehalten wird, gegen die Polizei des Himmels. Vorläuferin und Windsbraut, die den natürlichen Feinden der Auferstehung im Fleisch den Wind ausspannt, den sie bewohnen. Er weht als Sturm in die Falle. Der Pfeil der Gardine zeigt auf die Frau. Auch der Mörder vielleicht nur ein Toter im Dienst? Die Vernichtung der Vögel sein geheimer Auftrag? Der lässige Tanzschritt zeigt das baldige Ende der Arbeit an. Vielleicht ist die Frau schon auf dem Rückweg in den Boden, schwanger von Sturm, dem Samen der Wiedergeburt aus der Explosion der Gebeine, Knochen und Splitter und Mark. Der Vorrat am Wind markiert den Abstand der Teile, aus denen vielleicht, wenn nach der Umsiedlung der Atemluft das Erdbeben sie durch die Haut des Planeten sprengt, das Ganze sich zusammensetzt, die Begattung des Sterns durch seine Toten. Das erste Signal, die Wolken mit dem Drahtskelett, das in Wahrheit aus Nerven besteht, die den Knochen voraufgehen, beziehungsweise aus Spinnengeweben von Knochenmark, wie das Geflecht ohne sichtbare Wurzeln, das den Bungalow hinaufkriecht und den Innenraum schon bis an die Decke besetzt hat. Oder das Drahtgewirr der Stühle. Oder das Netz, das den Gebirgszug an den Boden nagelt. Oder alles ist anders. Das Stahlnetz, die Laune eines nachlässigen Malstifts, der dem Gebirge die Plastik verweigert, mit einer schlecht ausgeführten Schraffur. Vielleicht folgt die Willkür der Komposition einem Plan? Steht der Baum auf einem Tablett? Die Wurzeln abgeschnitten? Sind die andersartigen Bäume im Hintergrund besonders langstielige Pilze? Gewächs einer Klimazone, die Bäume nicht kennt? Wie kommt der Betonklotz in die Landschaft? Keine Spur von Transport oder Fahrzeug. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht wiederkommen. Tod ist tot. Tod. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht wiederkommen. Tod ist tot. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht wiederkommen. Tod ist tot. Wie kommt der Betonklotz in die Landschaft? Keine Spur von Transport oder Fahrzeug. Keine Schleifspur aus dem Boden gestampft, vom Himmel gefallen oder herabgelassen aus der nur von den Toten atembaren Luft. Mit einem Greifarm, der an einem festen Punkt in dem Himmel benannten darüber bewegt wird. Ist der Gebirgszug ein Museumsstück? Leihgabe aus einem unterirdischen Ausstellungsraum, in dem die Gebirge aufbewahrt werden, weil sie an ihrem natürlichen Ort den Tiefflug der Engel behindern? Das ganze Bild, eine Versuchsanordnung, die Rohheit des Entwurfs, ein Ausdruck der Verachtung für die Versuchstiere, Mann, Vogel, Frau, die Blutpumpe des täglichen Mords. Mann gegen Vogel und Frau, Frau gegen Vogel und Mann, Vogel gegen Frau und Mann, versorgt den Planeten mit Treibstoff, Blut, die Tinte, die sein papierenes Leben mit Farben beschreibt, auch sein Himmel von Bleichsucht bedroht, durch die Auferstehung des Fleisches gesucht, die Lücke im Ablauf, das andere in der Wiederkehr des Gleichen, das Stottern im sprachlosen Text, das Loch in der Ewigkeit, der vielleicht erlösende Fehler? Gesucht, die Lücke gesucht, im Ablauf, die Lücke gesucht, im Ablauf. Die Lücke im Ablauf, die Lücke im Ablauf, die Lücke im Ablauf, die Lücke im Ablauf. Die Hoffnung wohnt auf der Schneide, eines mit zunehmender Aufmerksamkeit, gleich Ermüdung, schneller rotierenden Messers. Zerstreuter Blick des Mörders, wenn er den Hals des Opfers auf dem Stuhl mit den Händen, mit der Schneide des Messers prüft. Auf den Vogel im Baum, ins Leere der Landschaft, zögern vor dem Schnitt, Augen schließen vor dem Blutstrahl. Lachen der Frau, das einen Blick lang den Würgergriff lockert, die Hand mit dem Messer zittern macht. Sturzflug des Vogels vom Blinken der Schneide angelockt. Landung auf dem Schädeldach des Mannes. Zwei Schnabelhiebe rechts und links. Taumel und Gebrüll des Blinden. Blutsprühend im Wirbel des Sturms, der die Frau sucht. Angst, dass der Fehler während des Blinzelns passiert. Der Sehschlitz in die Zeit sich auftut zwischen Blick und Blick. Die Hoffnung wohnt auf der Schneide, eines mit zunehmender Aufmerksamkeit, gleich Ermüdung, schneller rotierenden Messers, blitzhafte Verunsicherung in der Gewissheit des Schrecklichen. Der Mord ist ein Geschlechtertausch, fremd im eigenen Körper. Das Messer ist die Wunde, der Nacken das Beil. Gehört die fehlbare Aufsicht zum Plan? An welchem Gerät ist die Linse befestigt, die dem Blick die Farben aussaugt? In welcher Augenhöhle ist die Netzhaut aufgespannt? Wer oder was fragt nach dem Bild? Im Spiegel wohnen? Ist der Mann mit dem Tanzschritt ich? Mein Grab, sein Gesicht? Ich, die Frau mit der Wunde am Hals, rechts und links in Händen den geteilten Vogel, Blut am Mund. Ich, der Vogel, der mit der Schrift seines Schnabels dem Mörder den Weg in die Nacht zeigt. Ich, der gefrorene Sturm. Die Hoffnung wohnt auf der Schneide eines mit zunehmender Aufmerksamkeit, gleich Ermüdung, schneller rotierenden Messers. Blitzhafte Verunsicherung in der Gewissheit des Schrecklichen. Der Mord ist ein Geschlechtertausch, fremd im eigenen Körper. Das Messer ist die Wunde, der Nacken das Beil. Blutsprühend im Wirbel des Sturms, der die Frau sucht. Angst, dass der Fehler während des Blinzelns passiert. Der Sehschlitz in die Zeit sich auftut zwischen Blick und Blick. Blitzhafte Verunsicherung in der Gewissheit des Schrecklichen.

Spiegel wohnen. Sturm. Heiner Müller, Bildbeschreibung. Dramaturgie Peter Goslicki. Hörspielfassung Peter Goslicki, Achim Scholz, Wolfgang Rindfleisch. Musik Einstürzende Neubauten. Es sprachen David Bennent, Rainer Heise, Andrea Solter, Gerd Ehlers und Daniela aus dem Ensemble der Sprecherkinder. Schnitt Jörg Theil, Ton Helga Schlund, Regiemitarbeit Wolfgang Rindfleisch, Regie Achim Scholz.